Ehe ich wieder auf das andere zurückkomme, das noch zu sagen ist, will ich mich kurz mit diesem spröden und zugleich ausdruckskräftigsten Stoff befassen, der uns gehört. Wie viel ist darüber geschrieben worden? Doch haltbar bleibt eigentlich nur, was aus diesen Visionen heraus geschrieben worden ist. Zum Beispiel von Hölderlin, von Rimbaud. Wir sprachen über das Sehen im Traum, fragten uns, wie in der vollkommenen Dunkelheit Farben von solcher Leuchtkraft in uns entstehen können. Sie werden hervorgebracht von unserem Wissen um das Licht. Das Wissen sieht. Lichtreize sind nicht mehr vorhanden, werden nur erinnert. Wir stellten fest, dass es im Traum diese frühesten Bilder gibt, scharf und genau in jeder Einzelheit. Darüber legen sich dann in ungeheurer Vielfalt Spiegelungen, intuitiv geordnet, bestimmten Erlebnisgruppen zugehörend. Sie lagern sich ab, oder vielmehr sie schwimmen, fluten in den verschiedenen emotionalen Zentren umher, treiben wie Spermien zum Ei, führen zu fortwährender Befruchtung. Jede Gefühlszelle scheint empfänglich zu sein, löst durch die immer wieder veränderten Anstöße neue Erscheinungen aus. Gleichartiges kommt nie auf, kann aufgrund des Fließens gar nicht aufkommen. Doch immer Verwandtes, in einer Region, je nach der Zielstrebigkeit, der Eindringlichkeit des Impulses auf das Grundmuster, und manchmal kann es geschehen, dass das originale Bild zutage tritt. Dann ist blitzhaft alles, was drüber lag, weggewaschen. Wenn indessen im Traum der Wunsch spürbar wird, etwas von dem, was uns eben noch nah gewesen ist, wiederzusehen, es kann ein Mensch sein, ein Ort, dann wird uns auch schon der Weg verstellt. Ein solcher Wunsch kann nur aus dem Halbschlaf kommen. Denn nur im Wachen wollen wir wiederholen, überdenken. Nichts lässt sich aufs Neue sehen im Traum. Erst wenn wieder das Ungewisse überwiegt, kann sich das Gefühl der Erwartung einstellen. Und diese Erwartung formt Kombinationen, Situationen, die in die Nähe dessen geraten, was angerührt worden ist von der Sehnsucht des Schlafenden. Ich habe in meinen Nächten, die während langer Perioden zu einer gewittrigen, einer elektrisch geladenen Dämmerung wurden und in denen ein Rest von Wachsein immer das plötzliche, völlige Wecken erwartete, oft mein Trachten darauf gerichtet, wieder vor sie hingestellt zu werden, wie an jenem Morgen des Verzichts, um zu bekennen, dass keiner meiner Vorsätze standhielt, dass auch ich mich belogen hatte, bin auch auf entgegengesetzte Weise zu dem Selbstbetrug, der in der allgemeinen Zerstörung die Heilung einzig in der gegenseitigen Hingabe erkennen wollte. Mit dem Absoluten, von dem ich vorhin sprach, hatte ich eine fast ekstatische Höhe gemeint, die Erkenntnis nämlich von der Einmaligkeit des Lebens. Eine Einmaligkeit, die noch stärker wird, wenn sie sich einem anderen Leben gegenüber sieht. Ihr hattet recht, wenn ihr mich für einen Schwärmer hieltet, denn das sehe ich erst jetzt ein. Es war an dem Sonntagmorgen, dem 30. August, etwas von einem Heiligen in mir. Ich hätte mich opfern wollen, für Harro, für Libertas, für all die anderen. Ich sah in meiner Haltung die Konsequenz all meiner Entschlüsse. Ich wollte nicht von der Linie, die ich Schritt für Schritt vollzogen hatte, abweichen. Wollte nicht, dass mir nach meinen Handlungen, die für mich jedes Mal Beweise des eigenen Willens gewesen waren, auch nur das Geringste geschenkt würde. Auf dem Boden des Verlieses aber gab es nur noch das, was ich für schmutzig gehalten hatte. Ich sah sie, die kindliche Frau, besudelt, verdreckt, und ihrer Zerstörung erst galt meine wahre Liebe. Da ich sie mir nun so ausdachte, tief in ihrem Elend und in ihrer Niederlage, kam ich den Traumschichten nah, aber erscheinen wollte sie mir nicht. Immer anderes tauchte auf, wahnwitzige Gebilde. Welch ein Aufwand, welche Verschwendung wir da im Traum betreiben. Riesenhafte Städte und Landschaften werden reproduziert, manchmal von gespenstischer Schönheit, manchmal in urzeitlichem Grauen. Ja, die Welt der Exkremente, der übelriechenden Säuren, des Bluts, der Nervenzuckungen, von ihr war ich erfüllt. Dort lag ich, das Gesicht aber, dessen Mund mich anhauchte, erkannte ich nicht. Und warum wurde ein solcher Kosmos geboren? Warum schossen Blüten draus hervor? Warum verzauberte er sich? Zu welchem Zweck? Doch nur, damit alles sich gleich verflüchtige. Aber frag du weiter, ist es nicht beim Schreiben das Gleiche? Reißt dich, was du entlässt, nicht in einen Strudel, indem du dich eher verlierst, als dort die Klarheit zu finden, die zu suchen du vorgibst. Hatten wir solche Fragen nicht schon früher gestellt? Hatten wir nicht geantwortet, dass das Schöpferische nie nach dem Sinn frage, dass es einfach ablaufe, ablaufen müsse, letzten Endes ohne Ziel? Vielleicht stimmt es, dass viele Vorgänge in unseren Träumen diese Anklänge an pränatale Bewegungen vom Trieb herrühren, zurückzukehren in den Mutterleib. Als Embryo konnten wir uns noch nichts vorstellen von der Wirklichkeit, die wir gelangen würden. Und nachdem wir sie erlebt haben, können wir uns ebenso wenig den Tod außerhalb unserer Wirklichkeit denken. So sind wir vor dem Tod wieder wie das Lebewesen in der Gebärmutter. Wir wussten nichts, und wieder werden wir nichts wissen. Deshalb das Gleichnis. Sehnen wir uns nicht nach dem Schlaf im Mutterleib? Sehnen wir uns auch nach dem Tod? Denn als Ungeborene gehören wir noch unmittelbar dem Kreislauf an, der auch den Tod enthält. Draußen dann verlieren wir das Verständnis für das Vorher und Nachher. Wir sind nur hier. Und verwunderlich ist es nicht, dass manch einer sich hier austoben will. Ich bin immer für die Beziehungen gewesen zu denen, die vor uns gelebt und gewirkt haben. Und ich glaube, darin waren wir uns einig. Indem wir offen sind für die Vergangenen, würdigen wir auch die, die nach uns kommen. Ich merke, da diese Nacht zu Ende geht, dass ich, während ich über Traum und Tod schreibe, meinen eigenen Tod vergessen habe. Jetzt ist er wieder da, als ein Wühlen in der Magengrube. Vielleicht wird jemand dir schildern, wie ich gestorben bin, wie wir alle gestorben sind. Jetzt nimmt die Erwartung schon überhand, dass die Tür geöffnet wird, dass wir in Holzpantinen, Drillichkitteln, hinausgeführt werden zum Schlachthaus. Es ist so, man möchte sich die Gegend, in der man eben gewesen ist, noch einmal vor Augen führen, möchte noch einmal sehen, was sich an Sonderbarem dort ereignet hat. Doch alles, was jetzt einsetzt, widerspricht dem Mechanismus des Traums. Nur im Traum erhältst du Einblick in die Genauigkeit des Aufbewahrten. Das Bewusstsein kann es nur mit hypothetischem Maßstab messen. Zwei gänzlich verschiedene Methoden werden angewandt im Traum und beim Versuch, des Traums habhaft zu werden. Im Traum ist das völlig Unabweisbare, in sich Ruhende da. Vom wachen Zustand aus gesehen gibt es bloß Annahmen, nach denen im Traum alles auch anders sein könnte. Wie oft ist ihr Gesicht scheinheilig geworden, vor einem Monat vor allem, als wir hörten, dass sie uns verraten, sich käuflich dem Feind hingeworfen hatte, weil sie hoffte, in diese morastige Freiheit entlassen zu werden. Da erbrach ich mich, wenn ich an sie dachte. Im Schlaf aber kam sie wirklich zu mir. Rein war sie und lächelte unschuldig. Und bald warf ich ihr nichts mehr vor. Und auch kein anderer, glaube ich, verachtete sie. Wir verstanden, dass es das Leben war in ihr, das wie der Grashalm aus engstem Spalt im Stein ebenmäßig hervorsprießt. Alles, was es behindern will, durchbricht, solange die Kraft des Wachstums noch in ihm ist. War mir der Verrat von allen Schändlichkeiten die ärgste gewesen, und galt mir die strenge Verlässlichkeit als Voraussetzung für die Erfüllung unserer Absichten, so entband ich sie von allen ethischen Geboten. Es gab ja genug andere unter uns, die sich daran hielten, und was auch immer sie ausgesagt haben mochte, es konnte doch unserem Tod keine Bürde sein. Und dies war das Furchtbarste, es rettete sie vor dem ihren nicht. Bis zur heutigen Nacht habe ich gewünscht, sie möge entkommen. Ja, ich weiß, mit diesem Wunsch entmachte ich alles, was wir so innig geplant, so sorgsam aufgebaut hatten. Ich entmachte dieses Reich der Gerechtigkeit. Ich lasse die Millionen, die noch darum ringen, im Stich, um eines einzigen schäbigen Lebens willen. Wir sprachen einst, es war auf dem Friedhof der Hedwigsgemeinde, darüber, dass Träume sich nur ertragen lassen, weil wir uns beim Schlafen in einer Anästhesie befinden. Obgleich tief im Körperlichen, nehmen wir den körperlichen Schmerz im Traum nicht wahr. Alle Martern sind gegenwärtig, doch sie wundern uns nicht einmal. Wir waren aus der kurzen, schmalen Straße gekommen, in der du wohntest. Hinter uns rollten die Züge im Stettiner Bahnhof. Wir machten uns immer erst, wenn wir uns großen Schwierigkeiten näherten, mit unserer Umgebung vertraut, nahmen die Häuser um uns wahr, mit ihren Gesimsen, ihrer Geschichte, die festen Straßenzüge, ach, sie sind nicht mehr fest, gaben unseren Gedanken Halt. Wir haben uns bemüht, das Unkenntliche fassbar zu machen. Im Traum war ich ein Körper, der sich abquälte, das Denken zu lernen. Dieses Röcheln, dieses Lallen, was dem Worte werden könnten, entspricht den Geräuschen, die wir hier seit langem als einzige Sprache wahrnahmen. Man könnte sagen, dass wir in der Sprache des Traums, dieser Sprache der Seele, lebten, und weil diese Sprache keine Moral, keine Verantwortung kennt, konnte ich dieser Schwächsten, dieser Kindlichsten von uns wieder nahe kommen. Wir sehen die Haut in Fetzen, und wir nehmen es hin. Der sanfte Widerschein auf einer Stirn, die Anmut einer Geste, aber rührt uns zu Tränen, an denen wir erwachen. Sie stürzte sich aus einem fliegenden Zug, der sie bringen sollte zu einer Burg in Baden. Jetzt kauert sie auf dem Steinboden. Auch sie hat Gerät erhalten zum Schreiben des letzten Briefs. Und so sind wir alle vereint in unserer Nachricht, die, wie die christliche Seele, die körperliche Hülle, alles, was sie umschließt, verlässt. Das Leben aber, in welche Kerker auch immer geworfen, ist kein Traum. Ich bin kein Christ, ich lebe im Diesseits. Wie wir alle bin auch ich zwischen den Züchtigungen entflohen ins Innerste meines Gehäuses. Ich halluziniere diese Alleen, die noch das satte Grün tragen, das ihnen vom Herbst und Winter längst entrissen worden ist. Schnee liegt vielleicht auf dem Geäst und auf dem schrägen Dach unter dem Fenster im fünften Stock, aus dem wir blickten. Und wenn der Zeitraum vor uns sich nun auch in rasender Schnelle verkürzt, so wird uns deshalb bis zur allerletzten Sekunde doch nichts vom Fassungsvermögen unseres Bewusstseins genommen. Vielmehr steigert es sich noch, das niemandem mehr nützt, will uns noch hellsichtiger machen. Und so, wie während des Schlafs diese enormen Gefüge zustande kommen, zeigen sich mir im Wachen die Reflexe der materiellen Welt, die aus unzähligen Quellen zu einem einzigen, immerzu gegenwärtigen Ganzen verschmelzen. In der Größenordnung verhält sich der Traum zu diesem Abbild wie der einzelne Mensch zur Gesamtheit der Menschen. Und bleiben uns die von den Wurzeln der Gedanken her veranlassten Vorgänge rätselhaft, um wie viel größer muss erst unsere Wissbegier sein, um der Zusammenhänge außerhalb unserer selbst habhaft zu werden? Ist das bei Nacht gesehene noch gänzlich unser Eigentum, so sondert sich das, woran alle anderen bauen, von uns ab. Doch so weit nur, dass die Auswirkungen alles Tuns jedem noch spürbar sind. Doch eben nur jedem Einzelnen. Jeder nimmt in sich auf, was jeden angeht, verarbeitet es in sich und gibt, mit den Schlüssen, die er daraus zieht, wieder etwas von sich an die anderen zurück. Ich überlege dies, um zur Beantwortung der Frage zu kommen, warum wir im Traum die Leiden, deren Zeugen wir werden, nicht empfinden. Im Grund spielen sich beim Träumen und beim Wachen die gleichen Begegnungen ab. Die Welt des Traums, nicht größer als das Gehirn, vollzieht noch einmal, was draußen schon um uns war, vermittelt uns die Dimensionen von allem, dessen wir teilhaftig werden können. Doch während uns draußen die Fähigkeit des Siebens, Sonderns, Zerteilens, Zurückstellens gegeben wird, fällt im Traum all das über uns her, das des ersichtlichen Zwecks entbehrt und nur dem Leben in uns Nahrung gibt. Wenn wir fühllos bleiben angesichts der Qualen vor unseren träumenden Augen, dann zeigt sich darin die Abwesenheit der moralischen und ethischen Eigenschaften, die über unser waches Dasein bestimmen. Allein was uns selbst betrifft, ist im Schlaf vorhanden. Auch die instinktive Angst, der Impuls zur Flucht. Wir suchen uns immer tiefer in uns hinein, um den Gefahren zu entgehen, die sich uns draußen aufgedrängt haben. Die Verfolger sind hinter uns her, indem wir ahnen, dass sie gleich auftauchen können, erheben sie sich auch schon hinter den stets unzureichenden Schutzschleiern. Und alles ist von solch einzigartiger Wucht, weil es nur auf uns abzielt, weil wir den Angriffen im elementaren Sinn ausgeliefert sind. Treten wir hinaus ins Wachsein, entfremden wir uns schon uns selber und gehen ein in den totalen Schmerz, in dem wir alle leben. Und können wir auch dort den körperlichen Schmerz unseres Nächsten nicht fühlen, so treibt uns das Bewusstsein des totalen Schmerzes doch zum Mitleiden, zum Versuch, Hilfe zu leisten. Und wenn es vergeblich ist und wenn der, der uns am nächsten war, vor unseren Augen zerrissen wird, kann die Verzweiflung so groß werden, dass wir unser eigenes Leben beenden wollen, weil nur das endgültige Erlöschen unserer Machtlosigkeit uns Frieden gewährt. Im Traum sind wir also unseres teilnehmenden, verantwortungsvollen Ichs entäußert. Im Wachen wiederum haben wir den Zugang verloren zu unseren innersten Wahrheiten. Wenn man lange für sich allein gewesen ist, überwiegt in einem die Sprache, die nicht mehr nach einer Verständigung mit anderen sucht. Und Schwindel befällt mich, da ich mich nun dem zuwende, was außerhalb meiner selbst ist und was ich nie wiedersehen werde. Dieses Sich-Hinauslehnen in die äußere Wirklichkeit ist dem Erforschen des Traums ähnlich, weil wir in beiden Fällen aus der einen Welt in eine gänzlich andere Welt blicken. In mir sah ich ein Getümmel, ein bodenloses Gewühl. Draußen, hinter den Absperrungen, erstreckt sich nun die andere Phantasmagorie, in der auch du irgendwo deine Wege gehst, zwischen Strömen, die aufeinander zurasen. Ich erkenne Städte, Länder, Kontinente. Das heißt, ich erkenne sie nicht, ich stelle sie mir vor, und diese Fertigkeit der Erinnerung an die Erscheinungen und an die Erklärungen der anderen dazu verleiht auch mir etwas von dem Ausmaß, das in der Weltwirklichkeit angelegt ist. Mich schwindelt, weil es so schwer war, das Gemäuer um mich her zu durchbrechen und mir etwas begreifbar zu machen von dem, was von meinen Worten in anderen noch nachhallt und in dem auch Teile meines Wesens weiter bestehen und jederzeit geweckt werden können. Vom Träumen ist jetzt nicht mehr die Rede, weil ich nie wieder einschlafen werde. Nur von der Dürftigkeit unserer Bemühungen draußen will ich noch sprechen, soweit ich es vermag. Und so sind wir eben, dass es mir noch heftiges Glück bereitete, sie, die wochenlang aus meiner Nähe entfernt worden war, wieder neben mir zu wissen. Zu wissen, dass wir noch ein paar Schritte gemeinsam zurücklegen werden, auch wenn der Jammer grenzenlos ist. An ihr, die von uns allen die Schwächste war, zeigte sich am deutlichsten der Zwiespalt, der unseren Handlungen zugrunde liegt, und der dann doch der Existenz ungeheuerliche Eindeutigkeit verleiht. Alles in ihrer Lebensart war dem, was wir anstrebten, entgegengesetzt. Gutgläubig führte sie aus, was sie nie zu durchschauen verstand. Aus ihrer Frische heraus begab sie sich hinein in das, was ihr Verderben werden sollte. Und ihr Martyrium wurde desto denkwürdiger, als sie bis zuletzt meinte, dass ihr Tun ihr nichts anhaben könne, weil jeder doch, auch der Todfeind, verstehen müsse, dass sie nichts anderes wünsche als das Beste aller. Darin war Haro ihr ähnlich. Auch für ihn war das Ziel so hoch, dass es ihn der gewöhnlichen Verwundbarkeit enthob. Und wie hätte er sich auch in einen solchen Kampf begeben können, ohne sich ein wenig überirdisch zu dünken oder zumindest im Glauben, eine Gnadenfrist zu besitzen. Auch er wurde durch das, was er einmal begonnen hatte, in immer weitere und tiefere Konsequenzen hineingerissen, bis ihm alle persönlichen Beweggründe verloren gingen und es für ihn nur noch die gewaltige Gesetzmäßigkeit gab. Und an vielen anderen auch vollzog sich dieser Prozess. Als wir noch lebten, riss es uns in den Ideenstreit, setzten uns Selbstzweifel zu, und obgleich wir sahen, dass jeder sein Äußerstes gab, ließen wir uns zeitweilig von den Unstimmigkeiten beherrschen. Und als es dann vorüber war, bestand zwischen uns doch nur noch die Zusammengehörigkeit. Das Gleiche muss gelten für die emsigen Parteiarbeiter in der Ferne. Auch sie haben es mit ihrer Linientreue nicht weitergebracht als wir. Ebenso wenig wie wir sind sie zu etwas Vollendetem, Vorbildlichem gelangt, sondern irren im Kreuzwerk der Antagonismen umher. Die Disziplin, die sie sich, wie wir uns, auferlegten, aber ist unteilbar. Und in ihr siegte die Realität über den Traum. Und es mag sein, dass Libertas in vielem unserem Anliegen am nächsten kam, denn bei unseren Gesprächen über das künftige Staatswesen hatte sie uns immer wieder aus Rosas Schriften vorgelesen, mit der Freude dessen, der etwas zum ersten Mal sieht und seine Entdeckung verkündet. Und vielleicht hätten wir in ihr eine jener erkennen müssen, für die gilt, dass es Freiheit nicht gäbe ohne die Freiheit der Andersdenkenden. Wenn ich uns so sehe, uns 11 des ersten Schubs, in den Zellen der Wirklichkeit, verliert sich die Isolation, in die wir gepfercht worden sind. Auch wenn wir gestorben wären, ohne der Außenwelt eine Mitteilung hinterlassen zu dürfen, würden wir uns doch nicht vergessen gewähnt haben. Wenige Stunden erst ist es her, dass wir angekettet im gepanzerten Wagen durch den Lärm der Stadt fuhren. 8 Männer, verschiedenen Alters, aus unterschiedlichen Regionen der deutschen Geschichte gekommen. Die 3 Frauen wurden gesondert transportiert. Auf den schmalen Bänken saßen wir einander gegenüber. Die Karabiner waren auf uns gerichtet. Jedes Wort wäre von einem Kolben zerschlagen worden. Und doch, welche Sprache der Übereinstimmung, die sich zwischen unseren Blicken entspann. Unser Freund hatte sein Kind noch gesehen, das die Gefährtin von Mauern umgeben geboren hatte. Und viele schreiben in dieser Stunde wohl an ihre Kinder, die nicht mehr älter werden können in ihnen, an ihre Geliebten, die unser Geschick weiterzutragen haben. Und dass es uns gewährt ist zu schreiben, gehört auch zu dem Reglement, das den Eindruck erwecken will, es gäbe selbst hier bei uns noch einen Rest von Menschlichkeit. So habe ich den an meine Eltern geschrieben. Dies aber ist der Abschiedsbrief. O Herakles, das Licht ist fahl, der Bleistift stumpf. Ich hätte alles anders schreiben wollen. Doch die Zeit zu kurz und das Papier zu Ende. Doch er musste noch den ganzen Tag warten. Um 5 Uhr morgens war der Geistliche bei ihm gewesen und hatte den Brief an sich genommen. Pölchau, der seine Familie kannte, hatte ihn schon im Gefängnis an der Prinz-Albrecht-Straße besucht, sich oft auch aufgehalten bei Libertas, bei Arvid und Mildred Hanak, bei Schumacher und Kuckow. Mit Libertas hatte er gebetet, weil sie es wollte. Den anderen hatte er ihrem Wunsch folgend vorgelesen. Damals hatte Libertas noch drüber lachen können, dass sich die Zellen des Hauptquartiers der Geheimpolizei in den Gebäuden der ehemaligen Kunstgewerbeschule befanden, deren Direktor ihr Vater gewesen war. Immer wieder hatte sie davon gesprochen, wie tief sie gefallen sei, im väterlichen Haus, wo sie in jungen Jahren als Schülerin der Zeichenklasse Trepp auf, Trepp ab gelaufen war, vorbei an den großen Fenstern, hinter denen der Hof zu sehen war, mit den Resten des prinzlichen Parks, auf den einst Fontane seine Effi Briest aus der Öde ihrer letzten Wohnung blicken ließ. Der Gefängnispfarrer hatte die Möglichkeit wahrgenommen, den Häftlingen noch kleine Erleichterungen zukommen zu lassen. So durfte Hanak, wund von Daumenschrauben und Wadenklammern, Platons Verteidigungsrede des Sokrates und den Prolog zum Faust hören. Und auch an diesem Morgen hatte er ihn, der die verschwollenen Hände in den Fesseln hob, zu trösten versucht, indem er ihm sagte, dass Mildred der Hinrichtung entgehen würde, obgleich er wusste, dass Röder, der Kriegsgerichtsrat, dieser grausame Ankläger mit dem vergreisten Kindergesicht im Begriff war, das Zuchthausurteil in Todesstrafe umzuwandeln, und dass die von den Monaten der Gefangenschaft geschwächte Frau, deren volles blondes Haar weiß geworden war, sich schon auf merkwürdige Art unempfindlich und unnahbar gemacht und auf ihr Ende vorbereitet hatte. Von Zelle zu Zelle gehend, war ihnen, die von ihren hohen Zielen in tiefste Erniedrigung geworfen werden sollten, zum Boten geworden, der Lebenszeichen überbrachte, einen jeden hatte er in seinem Abgrund angetroffen. Kuckow an den Füßen aufgehängt, mit einem Sack über dem Kopf. Gobbi nackt, die Haut blau und zerplatzt, in der Lache des Wassers, mit dem man ihn übergossen hatte, um ihn aus der Ohnmacht zu holen. Und Heilmann, abgemagert zum Skelett, doch aufrecht gehalten vom Triumph, dass es der Folter nicht gelungen war, Bekenntnisse aus ihm herauszupressen. Was der Seelsorger zur Ausübung seines Berufs erlernt hatte, war längst ersetzt worden durch andere Einsichten. Teilte er auch nicht die politischen Vorstellungen der Gefangenen, so ergriff ihn doch ihre unnachgiebige Suche nach dem, was für sie das Wahre bedeutete. Nie hätte er sich weigern können, Heilmann den letzten Wunsch zu erfüllen, auch wenn er sich selber damit in Lebensgefahr brachte. Nach der langen Zeit, die er zwischen den Gemarterten verbracht hatte, war ihm der Dienst an dem Gott, an den er glaubte, zu einem Dienst an der menschlichen Würde geworden. Weil in der Welt, in der auch er ein Gefangener war, alles in Kot, Urin und in dampfenden Lachen von Blut verging, hielt er fest an seinen Handlungen, die irgendwo noch als eine Art Sühne erkannt werden müssten. Die dicht beschriebenen Blätter, hatte er unter seine Soutane gesteckt, und die Briefe, die, um dem deutschen Sinn für Ordnung bis hinein in die Vernichtung nachzukommen, als letzter Gruß genehmigt worden waren, hatte er gebündelt dem Aufseher übergeben, und auch diese Briefe sprachen von einer Unbeugsamkeit, die sich fremdartig ausnehmen müsste im Bereich der Prüfer und Richter. An diesem Vormittag, dem 22. Dezember, saß er in seiner Amtsstube unterm Kruzifix und blickte hinaus in den grauen Himmel, aus dem dünne Schneeflocken fielen, betend, dass auch sie, die er heute Abend noch zu betreuen hatte, ihren Weg gefasst antreten. Sie warteten nun in den 11 Zellen, andere noch waren da in 6 weiteren Zellen, deren Fürsorge dem Pfarrer Buchholz oblag und die zuerst hinübergehen würden. Die 17 Hinrichtungen, die an diesem Nachmittag und Abend stattfinden sollten, hatten Zeitnot, gedrängte Aktivität mit sich gebracht. Früher war zumeist die Guillotine verwendet worden, auch heute würden die ersten 6 unters Fallbeil kommen, desgleichen die Frauen, die Männer in seiner Gruppe aber sollten erhängt werden. Gestern war der Erlass vom obersten Kriegsherrn gekommen. Die 8 Männer wussten noch nicht, dass für sie der entehrende Tod durch den Strang bestimmt worden war. In der Nacht war eine dicke, eiserne Laufschiene mit Fleischerhaken in die Seitenwände des Hinrichtungsraums eingelassen worden. Er hatte zugesehen, wie das Gemäuer verputzt und eine zusätzliche Gardine hinter dem Vorhang, der den Raum durchteilte, an dem Balken angebracht wurde. Der Staatsanwalt, der die Tötungen zu überwachen und die Atteste auszufertigen hatte, war mit ihm die Reihenfolge durchgegangen. Auch der Scharfrichter hatte seine Anweisungen erhalten. Pölchau war bei vielen Urteilsvollstreckungen zugegen gewesen. Sie waren zumeist unbemerkt, vormorgengrauen oder am späten Abend vor sich gegangen. Diesmal aber war im gesamten Block 3 eine schwere, dumpfe Spannung zu spüren. Nicht nur im Erdgeschoss, in den kahlen, fensterlosen Todeszellen, aus denen die Heizkörper entfernt worden waren, dass keiner den Versuch unternehmen konnte, sich daran zu erhängen, in denen nur ein Kübel stand und die schwache Lampe im Ventilationsloch Tag und Nacht brannte, sondern auch in den Zellen an den Laufgängen 3 Stockwerke darüber kam Unruhe auf. Schläge dröhnten an die Türen, und durch die Drahtnetze, die über den Lichthof gespannt waren, um zu verhindern, dass jemand sich übers Geländer stürze, waren die hin und her eilenden Wärter zu sehen. Mehrmals lief Pölchau aus dem Verwaltungsgebäude vorbei an dem Backsteinschuppen zum kreuzförmigen Haus 3, um von den Vorbereitungen Kenntnis zu nehmen. Den Verurteilten wurde die letzte Mahlzeit gereicht. Warmes Essen wurde nicht mehr gewährt. Nur ein Stück Brot mit Wurst wurde ausgeteilt, eine Tasse Kaffee und eine Zigarette. Wie zum Schreiben des Briefs wurden ihnen auch zur Einnahme der Mahlzeit die Handschellen abgenommen. Während sie aßen, standen die Wärter in der offenen Tür. Beim Vorbeigehen hatte er manchem, der reglos vor seinem Tablett saß, zureden müssen. Wie oft hatte er gesagt, dass die vorherige Kräftigung Not tue. Einer nur warf den Teller nach ihm, Schelia, der aristokratische Rat im Auswärtigen Amt, von dem niemand geahnt hätte, dass er jahrelang mit Hilfe seiner Sekretärin Stöbe dem Feind wichtigste Nachrichten hatte zukommen lassen. Dicht an ihm vorbei flog der Blechteller, schellte an die Wand. Er hinderte die Wärter daran, ihn niederzuprügeln. Um 3 Uhr nachmittags wurden die ersten 6 Mann von einer Kolonne abgeholt und hinaus in den Hof gebracht. Nun trat der alte Gefängnisschuster in die Zellen, um seines Amtes, das er seit mehr als einem Jahrzehnt innehatte, zu walten. Eine Schere und ein Bündel Stricke hatte er bei sich im Korb. Bedächtig, mit der Zunge immerzu seine Lippen leckend, band er, nachdem der Wärter dem Gefangenen die wieder vorn gefesselten Hände aus den eisernen Ringen gelöst und ihm die Jacke abgestreift hatte, die seltsam leer herabhängenden Hände auf dem Rücken zusammen. Den Frauen schnitt er das Haar so kurz, dass der Hals überm kragenlosen Kittel frei lag. Er fragte sie nicht einmal, was er jetzt noch hätte tun können. Kein Zuspruch wäre diesen gemächlichen, stumpfen und zugleich zufriedenen Handhabungen gewachsen gewesen. Und das Eigentümliche war, dass auch die verlassenen Männer und Frauen sich geduldig dem Alten fügten. Ehe Pülchau mit jedem noch einige Minuten allein sein durfte, erhielt der Scharfrichter Zutritt zu den Zellen. Er trug eine dreiviertellange, speckige Joppe von unbestimmter Farbe, und es war etwas Feierliches in seinem Gang. Nichts war ihm anzusehen davon, dass er soeben 6 Menschen geköpft hatte. Röttger, aus Hannover stammend, wohnhaft in der Waldstraße in Moabit, sprach von seiner Arbeit gern als einer Mission, die er den Aufgaben des Geistlichen gleichstellte. Stand er seinem Opfer gegenüber, so war es, als überkomme ihn Zärtlichkeit. Sein Gesicht, rosig und glatt rasiert, strahlte vor Wohlwollen. Er tätschelte seinem Gegenüber die Wange und rückte ihm leicht mit den Fingerspitzen das Kinn herab, um das Gebiss untersuchen zu können, nach Goldblomben, die er später herausnehmen würde. Den Befund trug er in seine Liste ein und grüßte freundlich auf ein baldiges Wiedersehen hin. Das Licht, das von hoch oben durch das gläserne Dach fiel, nahm ab und verlor sich hinter den scharfen, nackten Glühbirnen bald ganz. Ilse Stöbe und Elisabeth Schumacher wandten sich ab, als der Geistliche in ihre Zellen trat. Sie hatten ihm nichts mehr zu sagen. Libertas hingegen warf sich ihm vor die Füße. Klein war ihr Kopf geworden nach dem Verlust des Haarschwalls. Die Tränen schossen ihr aus den Augen. Schändlich schien es ihm, sie an den steif nach hinten gedrehten Armen anzuheben, der Knienden etwas vorzubeten. »Was bin ich für ein Christ«, hätte er rufen wollen, »dass ich euch hier in eurem Elend lasse, dass ich den Wärter nicht überwältige, dass ich nicht kämpfend an eurer Seite sterbe.« Doch er beschrieb nur die Gäste des Segnens, ging rückwärts hinaus, seine Sprüche murmelnd. Harnack, dann konnte er noch die Bitte erfüllen, dass er ihm die orphischen Urworte lese. Der Gelehrte, dessen Weltbild ein anderes war als das seine, hielt die Augen geschlossen. Sein Gesicht war entspannt, die Lippen regten sich zu den Worten, die ihm, dem Sprechenden, immer fremder wurden und ferner rückten, bis sie ihm nur noch wie ein Zirpen klangen. Und wieder hätte er schreien wollen über die Schande, dass sie, die nach dem Reinsten dieser Sprache verlangten, von den schmutzigsten Stimmen niedergeschrien worden waren. Doch als er fertig war, blickte Harnack ihn dankbar, freundschaftlich an, und voller Scham verließ er ihn. Es eilte nun, durch die Tür des östlichen Flügels zog schon die Wachmannschaft ein, in schlurfendem Gleichschritt, und er musste sich noch zu den anderen begeben. Nichts mehr wusste er Schuhmacher zu sagen, doch der verstand es, sich selber zu trösten. Indem er, der Bildhauer, sie sah neben Riemenschneider, Veit Stoß und Jörg Rathgeb, die alle mit ihrer Kunst hineingezogen worden waren in die Volkskriege. Und zu Hallmann sagte er noch einmal, dass sein Schreiben wohl verwahrt sei bei ihm, und einmal dem, an den es gerichtet sei, zukommen werde. Und als er dann hinaustrat in den Korridor, hörte er Schuhmacher in seiner Zelle rufen. Er rief den Namen seiner Frau, und sie rief aus der Nachbarzelle seinen Namen zurück. Er verharrte und hörte, wie sie einander ihr ganzes Leben zuriefen, während die Soldaten sich aufstellten, Abstand nehmend mit den Ellbogen, hörte diese hin und her fliegenden Rufe, diesen Zwiegesang, der halb erstickt war vom Gestein und der alle kirchlichen Litaneien doch hätte zum Verstummen bringen müssen. Die übrigen, die er dann noch aufsuchte, kehrten ihm den Rücken zu. Nur Coppi sagte, als sei er es, der nun Mut zu spenden habe, es werde schon gut gehen. Und da war seine Zeit um. Die Riegel an den Türen wurden zugeschoben. Der Unteroffizier trat vor die Soldaten hin, gab ihnen einen leisen Befehl, und sie setzten sich mit klappernden Waffen in Bewegung, postierten sich vor den Türen, die zu den Zellen der Frauen führten. Die Wärter öffneten die 3 Türen, leiteten je eine Frau, sie an der Schulter haltend hinaus, und unter der Vorhut und Nachhut der Soldaten im Stahlhelm, begleitet von Pölchau und dem Aufseher Schwarz, gingen die Frauen in ihren närmellosen, weit ausgeschnittenen, sackartigen Kitteln, alle still jetzt, durch den Korridor und durch das östliche Tor. Und war eben noch das Klappern der locker an den nackten Füßen sitzenden Holzpantinen im langgestreckten Gang widerhallt, so war jetzt in dem weiten, offenen Rauschen nur noch ein leichtes Schaben zu hören, bei den wenigen Schritten über den Hof, in dessen Schneedecke ein schwarzer Pfad getreten worden war, hinüber zu dem niedrigen Bau. immer noch viel dünner Schnee. Im Halbdunkel war der Wachturm zu erkennen, der sich über die Blöcke der Zuchthausanlage von Plötzensee erhob. Und zur Linken die hohe, mit Stacheldraht gekrönte Mauer, die die Sicht auf die Gartenkolonien, den Spandauer Kanal und die Waldungen auf der anderen Seite versperrte. Auf dem Zementboden der Vorkammer stand er, in der Hand die Bibel, den Frauen gegenüber. Die Tür zum Hof fiel zu. Die gewölbten Fenster waren innen mit eisernen Läden verschlossen. Balken verliefen unterhalb des Dachgiebels. Durch die Ritzen der Seitentür drang starkes Licht. Die Wärter hielten die Frauen an den Armen fest. Die Soldaten standen gewehrbarfuß. Die seitliche Tür wurde geöffnet. Der Gehilfe des Staatsanwalts erschien. Schwarz meldete nach seiner Liste die anwesenden Frauen. Der Beisitzer verglich die genannten Namen mit den Namen auf seinem Papier. Als erste wurde Libertas hineingerufen. Schwarz schob sie an den rückwärts gebundenen Armen in die blendende Helle. Pölchau folgte. Hinter ihnen schloss sich die Tür. In der Mitte des Raums zog sich von Wand zu Wand der hohe schwarze Vorhang hin. Rechts am kleinen schwarzgedeckten Tisch saß der Staatsanwalt. Hinter ihm in der Ecke stand der Scharfrichter, die Hand an der Gardinenschnur. Unter dem Saum des Tuchs war der Boden nass. Obgleich die Räumlichkeit dahinter nach den 6 Hinrichtungen gesäubert worden war, machte sich ein schwüler, süßlicher Geruch bemerkbar. Der Beisitzer war neben den Staatsanwalt getreten, Pölchau und Schwarz hatten die Frau in ihre Mitte genommen. Der Staatsanwalt verlas das Urteil, er trug den schwarzen Talar und die schwarze Amtshaube. Der Beisitzer trug einen dunklen Anzug. Der Geistliche versuchte, in sein Gebet alle Inbrunst zu legen, derer er fähig war. Libertas aber hatte zu schreien begonnen. »Lasst mir doch mein Leben«, schrie sie. Und jetzt ging alles so schnell, dass er mit seinem lauten Beten nicht nachkam. Der Scharfrichter hatte mit einem Ruck an der Schnur den Vorhang in der Mitte aufgerissen. Knirschend waren die Hälften auseinandergefahren. Die 3 Gesellen in Hemdsärmeln, die Pluderhosen in die Schäfte der Stiefel gestopft, waren aus dem Hintergrund hervorgesprungen, hatten sich über die Frau geworfen und sie, deren Beine zappelten, an das aufrechtstehende, am Kopfende mit einer Vertiefung versehene Brett gedrückt. Dieses an seinem Scharnier umgekippt, den oberen Teil der hölzernen Halskrause im Gestell niederfallen lassen, und schon sauste von oben aus seiner Verkleidung das riesige Beil mit der schrägen Schneide herab und trennte vom Körper das Haupt, das überschüttet von Blut in den Weidenkorb fiel. In Stößen schoss noch das Blut aus dem Hals. Ein Mann in weißem, blutfleckigem Rock tauchte auf und gab die Uhrzeit an, die der Staatsanwalt, nachdem er den Namen der Hingerichteten auf seiner Liste abgehakt hatte, in das Todesattest eintrug. Während der Scharfrichter die schwarze Gardine schon wieder vorzog und die Gesellen dahinter den Leib, der noch zuckte, in eine der kurzen Bretterkisten warfen und den Kopf überm Becken an der Wand abspülten und dem Leichnam zwischen die Beine legten, wurde die nächste hineinbefohlen. Es war Ilse Stöbe. Und als Pölchau sich ihr mit priesterlicher Gebärde näherte, rief sie scharf, »Keine Gebete mehr!« Sie stand aufrecht, den Mund verschlossen im schmalen, kantigen Gesicht, wehrte sich nicht beim knirschenden Auseinanderfahren des Vorhangs, und nach wenigen Sekunden stürzte das geschliffene Eisen durch ihren Hals im Joch, tief in die hölzerne Scharte. Elisabeth ließ ihn reden, fast gütig, als wolle sie den Pfarrer bei der Verrichtung seines Amts nicht stören. Auch sie stand reglos, nur ihre Nasenflügel hoben sich bebend beim Wittern des stickigen Dunsts, wie das Schlachtvieh ihn fürchtet. Und nun war Pölchau schon betäubt von der Regelmäßigkeit des Vorgangs. Auf das schreckliche Geräusch des sich öffnenden Tuchs folgte das Krachen des von überklappenden Bretts, der Knall des zuschlagenden Jochs, der dumpfe Stoß des Fallbeils, das Rasseln des wieder hochgezogenen Eisens, von dem das Blut noch tropfte. Draußen überwältigte ihn das Rauschen von Atemzügen, Stimmen, Schritten aller Menschen, aller Fahrzeuge und Maschinen der Stadt. Nur eine halbe Stunde war vergangen, seit er den Hof in Richtung Todeshaus überquert hatte. Nun trat er wieder ein in den Bau Nummer 3, um die Männer zu holen. Auch die Soldaten waren zurückgekommen und bildeten eine Front im Korridor. Der Aufseher ließ die Gefangenen aus den Zellen bringen. Schwarz sah die Hilflosigkeit des Geistlichen. Er wartete, dass er etwas sagen möge. Er betrachtete die Männer, die nun vor den Zellentüren standen. Ihre Gesichter waren kaum zu erkennen, denn es brannten jetzt die bläulichen Nachtlampen. Die nackten Oberkörper schwammen wie in einer tintigen Tiefe. Einigen hingen die Hosen weit hinunter, anderen lag der Hosenbund stramm um den Leib. Dem einen traten die Rippen hervor, einem anderen war die Brust mit dunklem Haar bewachsen. In einer Reihe die Brustwarzen, höher nur bei einem, der fast einen Kopf größer war. Coppi hieß er. Sie hatten noch Namen für ihn. Zwar keine Namen, die er als bekannt hätte bezeichnen können, nur Namen, die ihm gestern hingereicht worden waren, auf dem Papierwisch. Da der Geistliche nichts sagte, begann er, die Namen in ihrer Nummernfolge zu verlesen. Nach jedem genannten Namen hatte der Angerufene mit einem »Hier« zu antworten. Es verlief alles ordnungsgemäß. Würde er einmal Rechenschaft ablegen müssen für seine Handlungen, dann könnte er sagen, dass er ihnen mit der Nennung der Namen ihr Leben noch einmal bestätigt hatte. Er hatte sie nicht zum Tod verurteilt. Vielmehr hatte er sich um sie gekümmert, als sie noch am Leben waren. Er hatte ihnen die Verpflegung gebracht, hatte ihnen die letzte Mahlzeit gebracht, hatte ihnen den Kübel geleert. In der Nacht noch würde er die verschmutzten Hosen waschen. Und wenn er seine Unterschrift auf das Attest zu setzen hatte, so bestätigte er nur ihren Tod. Schuldig daran war er nicht. Er könnte von sich sagen, dass er, mehr als dieser schweigende Pfaffe, den Männern bis zuletzt zur Seite gestanden habe. Und als von dem Geistlichen immer noch nichts kam, rief er barsch, um sich selbst Mut zu machen, »Los, ab!« Und der Unteroffizier gab den Befehl, die Pantinen schepperten über den Stein, und oben, an allen Zellentüren, brach ein Wirbel von Faustschlägen los, ein wildes, einmütiges Tosen, in das der eine, der mit dem Doppelnamen der Führer der Gruppe, hineinrief, »Wir sterben, wie wir gelebt haben!« Um 7:30 befanden sie sich im Vorraum der Hinrichtungsstätte. Diesmal würde es umständlicher werden. Das Erhängen nahm mehr Zeit in Anspruch. 20 Minuten musste jeder hängen, bis er abgenommen werden konnte. Auch waren die Gehilfen noch ungeübt. Und vielleicht würde Unruhe aufkommen bei der Bekanntgabe des Urteils zum Tod durch den Strang. Doch Röttger hatte Verstärkung erhalten. Es war der Hilfsscharfrichter Roselieb gekommen. Und die Burschen waren zu Friedenszeiten ja Fleischergesellen gewesen und somit an ein ähnliches Gewerbe gewöhnt. Sie würden das Aufhängen schon schaffen. Der Beisitzer ging zur Tür und öffnete sie. Er winkte nur, und die Soldaten stießen die Gefangenen mit den Gewehrkolben hinein. Zusammengedrängt standen sie alle vor der schwarzen Gardine. Die Gefangenen wurden zu einer Reihe ausgerichtet. Als Schwarz nun wieder vor ihnen stand, sah er im starken Licht jede Falte, jeden Riss, jede blutunterlaufene Beule in den Gesichtern. Und die Abschürfungen, die tiefen, runden Verbrennungsmale, die verschorften oder eiternden Wunden an den Oberkörpern. Noch einmal musste die Prozedur des Namenlesens und Antwortens vorgenommen werden. »Heilmann Horst«, rief er. »Und hier«, sagte der Angesprochene, mit seiner klaren Stimme. »Der ist ja nur Haut und Knochen«, dachte er. »An den werden sie sich besonders hängen müssen, damit ihm das Genick bricht.« Coppi Hans. Zum ersten Mal war er auf seinen Vornamen aufmerksam geworden. Die Augen in den tiefen, verschatteten Höhlen waren kurzsichtig zusammengekniffen. Die Brille war ihm längst weggenommen worden. Seine Frau sollte noch im Gefängnis in der Barnimstraße sein, hatte ein Kind im November geboren, durfte es noch einige Monate stillen, ehe auch sie hier sein würde. Schulze Kurt, von Beruf Kraftwagenfahrer, angestellt bei der Post. Was mochte dieser Arbeiter, dessen Gesicht trotz der Auszehrung immer noch kraftvoll wirkte, wohl verbrochen haben? Graudenz Johannes. Die Haut unter den Augen und an den Backen hing sackartig herab. Schwarz sah an seinem Hals den Schatten der Schlagader hüpfen. Harnack Arvid. Der flüsterte mit verklärten Zügen vor sich hin. Scheliha Rudolf. Dieser aber rief, nicht sein Hier, sondern stürzte sich aus der Reihe der Tür zu. Die Soldaten waren schon über ihm, schleppten ihn zurück. Einer versetzte ihm einen Hieb in den Bauch, dass er zusammenknickte.